Tülya İner. Ich bin als Assistent Ärztin auf Sezitation tätig. Heute werde ich mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihren persönlichen Daten stellen. Danach kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden und Ihrer Krankengeschichte. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben, sagen Sie mir bitte Bescheid. Danke. Also, wie heißen Sie? Mein Name ist Ralf Fischer. Ralf Fischer. Ja. Könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, der Vorname ist Ralf, Richard, Alpha, Ludwig, Friedrich. Nachname ist Fischer, Friedrich, Ida, Siegfried, Cäsar, Heinrich, Emil, Richard. Herr Fischer, Ja. wie alt sind Sie? Ich bin 73 Jahre alt. 73 Jahre alt. Ja, genau, Wann 73. sind Sie genau geboren? Am 3.3.1953. 53. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege 85 Kilogramm. 85 Kilogramm. Wie groß sind Sie? 1,65 Meter. 5 und 1,65 Meter. Jawohl. Aha. Was machen Sie beruflich? Ich bin Rentner. Rentner, was haben Sie früher gemacht? Ja, ich war, mein Beruf war Busfahrer. Busfahrer. Sind Sie verheiratet? Ja. Verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe Kinder, ja. Ich habe einen Sohn. Ein Sohn. Ja, schön. Nicht Kinder, sondern nur ein Kind, ein Sohn. Ich habe nicht Ich gut wollte gehört. das nur korrigieren. Ich habe gesagt, ich habe Kinder, aber ich habe ein Kind, habe ich nur gesagt. Ein Kind, ja. Ein Sohn, ja. Okay. Wer ist Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Das ist Dr. Walter Walter. in Frankfurt. In Frankfurt, ja, schön. Ich wohne in Frankfurt. Herr Fischer, was kann ich für Sie tun? Welche Beschwerden haben Sie? Folgendes, ich habe seit 6 Monaten ab und zu mal Schmerzen im Bereich meiner rechten Leiste. Und seit 3 Wochen haben die Schmerzen in meiner Hüftregion, in meiner Leiste vorne, die haben zugenommen. Die Schmerzen. Sie haben 6 Monate. Seit 6 Monaten immer Ja. wiederkehrende Schmerzen. Immer wiederkehrende Schmerzen im Im Bereich der rechten Leiste. rechten Leiste. Ja. Und seit 3 Wochen habe ich stetige Schmerzen in meiner rechten Leiste. Ich kann nicht mehr richtig laufen. Mein Problem ist, wenn ich Treppen laufen möchte oder wenn ich lange Strecke laufe, geht nicht. Und wenn ich morgens aufstehe, muss ich erstmal 10 Meter laufen, dass ich ein bisschen besser laufen kann. Ich habe verstanden. Könnten Sie bitte Ihre Schmerzen genau beschreiben? Stechend, dumpf, drückend. Ja, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das zieht mir bis ins Knie, der Schmerz. In meinen Sie. Oberschenkel. Das zieht mir so rein, wenn ich laufe. Das Oberschenkel. Oberschenkel, ja. Oder bis Oberschenkel. ins Knie. Bisschen Knie, Bis okay. ins Knie hinein, ja. Wie stark Ihre Schmerzen auf der Schmerzskala, wobei null keine Schmerzen, sehr starke Schmerzen entspricht? Ja, ich würde sagen, ich bin bei 7. 7. Also wenn Okay. ich mich bewege, wenn ich mich nicht bewege, bei 2. Waren Sie schon einmal das wegen beim Arzt? Nee, ich bin jetzt das erste Mal zu Ihnen gekommen. Okay. Nehmen Sie dagegen Schmerzmittel? Ja, ich habe zu Hause Ibuprofen 400 Milligramm und die nehme ich bei Bedarf ein. Manchmal zwei Tabletten am Tag, manchmal drei. Mit den Schmerzmitteln kann ich meine Schmerzen ein bisschen lindern. Verstehe. Ich möchte kurz zusammenfassen. Sie haben circa 6 Monaten beschädigende rechtseitige Leiste-Schmerzen. Diese Schmerzen sind besonders in den letzten 3 Wochen schlimmer geworden. Diese Schmerzen strahlen in den Oberschenkel und ein bisschen in die Knie aus. Schmerzintensität ist bei Bewegung, bei Belastung, bei 7 von 10 in Ruhe, 2 von 10 auf der Schmerzskala. Habe ich richtig verstanden? Ja, genau. Aber am Anfang haben Sie, ich habe seit 6 Monaten nicht Dauerschmerzen, sondern immer wiederkehrende Schmerzen. Immer wieder, ja, ich habe Später. immer wiederkehren. Ja. Mal Schmerzen, mal nicht Schmerzen. Und die Schmerzen waren auch nicht so stark. Ja. Okay. Sie nehmen bei Bedarf Ibuprofen. Okay. Haben Sie andere Beschwerden? Zum Beispiel Rückenschmerzen oder Knieschmerzen, Fußschmerzen? Knie manchmal ist beim Laufen halt sozusagen, weil der Schmerz so ein bisschen ausstrahlt, aber ansonsten habe ich keine weitere, keine Rückenschmerzen, nee. Sonst fühle ich Okay. mich gut. Jetzt werde ich ein paar Fragen zu Ihrer allgemeinen Zustand stellen. Haben Sie Fieber? Nein, ich habe kein Fieber. Haben Sie Atemnot, Husten, Herzrasen, Herzklopfen? Nö. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee, habe ich auch nicht. Wie ist Ihr Appetit? Der ist gut. Gut, okay. Schlafen Sie gut? Ja, ich würde sagen, ich schlafe gut. Meine Frau sagt, ich würde immer beim Schlafen sie stören, weil ich sehr viel schnarche und Schlafaussetzer habe, aber ich selber schlafe gut. Ja, ich freue mich. Okay. Ist Ihnen schwindelig oder übel? Nein. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zu genommen? Nichts Besonderes, nee. Okay. Haben Sie Nachtschweiß, Kaltschweiß bemerkt? Nachtschweiß? Was meinen Sie mit Nachtschweiß? Dass ich nachts schwitze? Nein, habe ich Ja, nicht. ich schwitze in der Nacht. Nein, Schweiß in der Nähe habe ich nicht bemerkt. Nee. Okay. Herr Fischer, haben Sie chronische Erkrankungen? Zum Beispiel Bluthochdruck. Ja, Bluthochdruck, da nehme ich gegen Medikamente ein. Seit wann leiden Sie an Bluthochdruck? Ich würde sagen, seit circa 20 Jahren. 20 Jahren. Okay. Moment, ja. Haben Sie andere Vorerkrankungen? Vorkommen andere? Nö, nicht, dass ich wusste. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie gegen Bluthochdruck ein? Ja, ich nehme Ramipril 10 Milligramm ein. Morgens und abends eine Tablette. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, wo ich 15 Jahre alt war, wurde ich an Blinddarm operiert. War diese Operation komplikationlos? Ja, das war komplett, da war nichts Besonderes, war alles gut gelaufen. Haben Sie andere Operationen? Andere Operation? Gott sei Dank nicht, nee. Okay, Gott sei Dank. Herr Fischer, Sie nehmen Ramipril und Ibuprofen. Nehmen Sie andere Medikamente ein? Nee. Okay. Rauchen Sie? Ja, ich rauche. Wie viel Zigarette rauchen Sie täglich? Ja, früher war viel, aber jetzt rauche ich so 5 Zigaretten am Tag. Seit wann haben Sie 5 Zigaretten? Geraucht, ja. Ich würde sagen, wo ich 60 geworden bin, seit 13 Jahren. Seit 30, 30. 13. 13 Jahren, 5 Zigaretten. Aber davor habe ich immer eine Packung geraucht. Wo ich 60 war, habe ich mir gesagt, oh, jetzt muss ich mein Rauchen ein bisschen einschränken. Ich werde ein bisschen älter. Ja. Wie viel Zigarette haben Sie vorher geraucht? Geraucht. Vorher, seit meinem 20. Lebensjahr, hatte ich immer eine Packung geraucht. Mit 20. Jahren? Lebensjahr. Das heißt 40 Jahre. Von 20 bis 60 habe ich Ach, 40 Jahre eine lang eine Packung. Packung Zigarette am Tag geraucht. Ja. Ist es weniger. Wie Sie wissen, das ist sehr viel. Ja. Wenn Sie aufhören wollen, kann ich Ihnen ein Flyer geben. Ein was geben, habe ich nicht verstanden. Flyer. Flyer. Ah, ein Flyer. Oh, nee, danke. Okay. Herr Fischer, trinken Sie Alkohol? Also, ab und zu mal ein Glas Wein, abends oder eins bis zwei Glas zum Essen. Nach dem Essen gönne ich mir einen. Ein oder zwei Glas Yes. Wein jeden Abend. Ja, fast jeden Abend. Also nicht jeden Abend, aber. Jeden Abend. Seit wann? Ja, seit, weiß nicht, seit längerem. Seitdem ich, also ich genieße gerne, wenn ich esse abends, Mhm. immer ein Glas Wein. Wenn es dazu passt, manchmal passt das Essen nicht dazu, dann trinke ich es auch nicht, aber öfters schon ein, man kann sagen, durchschnittlich ein Glas Wein esse ich, trinke ich. Seit wann, weiß ich nicht, das war, ja, da war ich Mhm. 40. Lebensjahr ungefähr, also 40, 45, 43 Jahren. Kann man sagen. Okay. Das ist eine Routinefrage. Ja. Nehmen Sie Drogen? Drogen, ich und Drogen. Ah, ja. Nee, sowas nehme ich nicht ein. Nein, nein, okay. Gibt es in der Familie chronische Erkrankungen? Chronische Erkrankung. Ich weiß nicht, was Sie mit chronischer Erkrankung meinen. Zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Familie, ja. Schilddrüse, Unterfunktion, Mein Sohn Ihr hat Vater Bluthochdruck. oder Ihre Mutter? Nee, mein Vater hatte Bluthochdruck, das stimmt. Mhm. Und mein Sohn hat Bluthochdruck. Okay. Wie alt ist er? Der Sohn, der nimmt so eine halbe Tablette, irgendwas, eine halbe Tablette wenig ein, aber der ist 38 oder 38 Jahre alt, ja. Der wird 39 dieses Jahr. 38. Der ist 38. 38. Ja. Ja, Mhm. bei dem hat es ein bisschen früh angefangen. Und ihre Mutter? Und Mutter, die ist ein bisschen übergewichtig. Mhm. Und die hatte also sie war, Entschuldigung, sie war übergewichtig. Mhm. Und, meine Eltern leben nicht mehr. Und meine Mutter hatte auch eine Zuckererkrankung gehabt. Okay. Sie sind verheiratet. Ja. Sie wohnen mit ihrer Frau. Ja, ich lebe mit meiner Frau zusammen. Sind Sie gegen etwas allergisch? Allergisch würde ich nicht sagen, aber vertragen tue ich nicht. Wenn ich ab und zu mal Diclofenac nehme, kriege ich so Bauchschmerzen. Diclofenac-Unverträglichkeiten. Da kriege ich Bauchschmerzen, ja. Aber Allergien sind nicht bekannt, nee. Vertragen Sie alle Lebensmittel gut? Nochmal bitte, vertragen. Vertragen Sie alle Lebensmittel gut? Aber, ja. Sind Sie vollständig geimpft gegen Ja, noch. COVID-19? Covid-19 damals, ja auch. Ich achte auf meine Impfungen. Okay. Und waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nee. Aha. Herr Fischer, ich möchte eine zusätzliche Frage stellen. Haben Sie einen Unfall oder geschüttelt vor 6 Monaten? Gehabt? Nee. Keine Kein Unfall, Unfall. keine Nee, geschüttelt. ich bin nicht gestürzt, nein. Aha. Okay. Ich bin mit meiner Fragen fertig. Haben Sie an mich Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, wie geht's denn weiter, Frau Doktor? Was habe ich denn? Was wird jetzt alles mit mir passieren? Was wird gemacht? Zuerst werde ich Ihnen körperliche Untersuchungen durchführen. Danach werde ich bei Ihnen Blutabnahmen und wir würden Röntgenbild, Hüftgelenk-Röntgenbild und gegebenenfalls MRT oder CT durchführen. Okay. Wenn ich alle Ergebnisse bekommen habe, werde ich Ihnen alles erklären. Okay. Ja, vielen Dank für die Informationen und für das Aufnahmegespräch. Okay. Danke. Ja, Herr danke. Fischer, wie Wie bitte? bitte? Ich würde fragen, Herr Fischer, Ja, bitteschön. ist Ihnen eine Schwellung in der rechten Leiste aufgefallen? Und zweite Frage, wenn Sie husten und niesen, haben Sie mehr Schmerzen oder nicht? Nee, also eine Schwellung in meiner rechten Leiste ist nicht aufgefallen und wenn ich huste oder niese, habe ich nicht unbedingt mehr Schmerzen. Darf ich Dankeschön. fragen? Sagen Sie mir bitte, wie sah das betroffene Bein aus? Ich meine, blasse aus, Wie sieht aber, Haar. wie das aussieht, meinen Sie, Ja, aussehen. da, Okay. ja. Nee, beide Beine sehen, haben dieselbe Farbe, ist nicht irgendwie auffällig, ist auch nicht warm oder kalt. Fühlen Sie ja keine auch Haarausfall? Kein Haarausfall. Nee, Haarausfall ist nicht, auch nicht da vorhanden. Okay, danke. Darf ich eine Frage? Haben Ja. Sie Grippe Gefühl? Grippe Grippengefühl? Gefühl Grippengefühl? habe ich auch nicht, nein. Darf ich? Haben Sie Blähungen, Übelkeit oder Emesis? Erbrochen. Mesis. Nein, müssten Sie erbrechen. Erbrechen. Nee, ich habe kein Erbrechensgefühl oder Bauchschmerzen. Nee, also, habe ich keine Probleme damit. Okay. Eins wurde nicht gefragt. Kann ich dazu was ergänzen? Ob ich eine Lähmungserscheinung habe in meinem Bein, habe ich auch nicht. Kraftlosigkeit, meinen Sie vielleicht Kraftlosigkeit? Kraftlosigkeit, genau. Oder Lähmung, Kraftlosigkeit, genau. In meinem Bein habe ich auch nicht. Gibt es Auslöser für die Schmerzen? Haben Sie etwas, könnten Sie an etwas erinnern? Ja, also warum ich diese Schmerzen habe, nee, das kann ich mich nicht. Also Auslöser für den Schmerz, dass er schlimmer wird, ist, dass ich laufe, meine Belastung. Ansonsten, warum dass ich das seit 6 Monaten habe, ich weiß nicht, ich bin nicht gestürzt, ich hatte irgendwie keine besondere Erkrankung oder ich kann mich nicht erinnern, warum das gekommen ist. Das ist einfach gekommen. Das war am Anfang wenig und dann ab und zu mal, immer wieder. Und seit 3 Wochen hört es nicht mehr auf. Hinken Sie, Ja, also ich laufe nicht ganz normal, das stimmt. Okay, gibt es andere Fragen oder? Von meiner Seite aus nicht. Hoffentlich kriegt ihr mich gesund. Ja. Machen Sie regelmäßig Sport? Früher, wo ich jung war, habe ich Fußball gespielt gehabt. Aber später bin ich öfters Fahrrad gefahren und letzte Zeit nicht mehr so viel. Okay. Entschuldigung. Haben Sie auch keine Taubheitsgefühle, oder? Kribbeln schon gefragt, aber. Ja, Taubheitsgefühl habe ich auch nicht. Nee. Ich kann alles fühlen und es kribbelt nicht. Danke. Wie ist Geschwindigkeit beim Wasserlassen? Oh, ja. Nicht mehr so schnell wie früher, aber sonst, es läuft halt. Ich habe es nicht gemessen. Ja, okay. Okay, gehen Sie auch die Nacht beim Wasserlassen? Oder Nachts nicht oft, ab und zu. Aber nicht regelmäßig, nein. Ich achte darauf, dass ich abends nicht sehr viel trinke und dann klappt das. Ich trinke gerne morgens viel und mittags viel und abends weniger.